So, five days after crashing Atomsprengkopf explosions tests, bei dem die Stärke des Südkorea nachhaltig demonstriert wurde, fand am 13. September auf dem Kim Il-sung-Platz eine gemeinsame Kundgebung der Armee und des Volkes der Stadt Pyongyang statt. Daran nahmen teil Fang Byung-so, Park Bong-ju, Choi Ryong-hae und weitere führende Kader der Partei, des Staates und der Armee, der Vorsitzende einer befreundeten Partei, die Funktionäre der Partei und Militärorgane, des Ministerkabinetts, der Massenorganisationen, Ministerien und zentralen Institutionen, die Offiziere und Soldaten der koreanischen Volksarmee und der koreanischen Volkstruppen des Innern, die Mitarbeiter und Werktätigen der Organe, Fabriken und Betrieben aller Ebenen, die Jugendlichen und Studenten in der Stadt Pyongyang sowie die in der sozialistischen Heimat weilenden Auslandskoreaner. Park Bong-ju, Mitglied des Präsidiums des Politbüros der Zetka der Partei der Arbeit Koreas und Vorsitzender des Ministerkabinetts der DEVJK, verlas die Erklärung des Nuklearwaffeninstituts der DEVJK. Auf der Kundgebung hielten der stellvertretende Vorsitzende des Zetka der Partei der Arbeit Koreas Kim Gi-nam, der Vizeminister für Volksstreitkräfte Yun Dong-hyun, der Direktor der Staatlichen Akademie der Wissenschaften Zhang Chol und der erste Sekretär des Zentralvorstandes des Kim Il-sungistisch-Kim-Jong-ilistischen Jugendverbandes Chun Yong-nam die Gratulationsreden. Sie gratulierten den Wissenschaftlern und Technikern des Nuklearwaffeninstituts herzlich dazu, zum Gründungstag der Ruhmreichen Republik, getreu der Konzeption der Partei für den Aufbau der atomaren Streitkräfte, den Kernexplosionstest für die Beurteilung der Stärke des neu entwickelten Atomsprengkopfes erfolgreich unternommen zu haben. Der Erfolg beim Versuch sei ein sensationelles Ereignis gewesen, das das ewige Gedeihen und die Sicherheit des starken Staates von Baekdusan garantiert habe und eine große Feierlichkeit in der Geschichte der Nation, die allen Armeeangehörigen und dem gesamten Volk, die unter der Führung der Partei für den Aufbau eines starken sozialistischen Staates energisch voranschreiten, die Siegeszuversicht und den Optimismus gegeben habe. Die bewundernswerten Ereignisse in der Rüstungsindustrie, bei denen die grenzenlose Stärke des Südkorea, die trotz der Bewährungsprobe der Geschichte und Herausforderung der Feinde gefestigt worden sei und deren konzentrierte Kraft restlos demonstriert wurden, seien der stolzvolle Sieg, der eben der energischen Leitung von Genossen Kim Jong-un und seiner patriotischen Aufopferung zu verdanken sei. Alle sollten sich noch fester geschert um Genossen Kim Jong-un für den schnellen Aufbau eines starken sozialistischen Staates des Zuze und des Paradies des Volkes unermüdlich einsetzen.